dass der Nationalismus, der nach und nach in vielen Ländern der Welt um sich greift, die Deutschen letztlich ins Bestialische führte, erklärt sich Haffner mit ihrer besonderen Selbstlosigkeit, einer ethikfreien Beflissenheit, die man auch mit Pflichtbewusstsein übersetzen könnte. Im Nationalsozialismus wurde also die bis zur Weimarer Republik wirkmächtige Tiefengeschichte der Deutschen erst revitalisiert, dann pervertiert. Gehorsam und Gründlichkeit stellten sich in den Dienst eines faschistischen Vernichtungswahns. Hitler und Himmler wussten genau, wie sie zu ihren Anhängern sprechen mussten, um ihnen das Gefühl zu geben, alles andere als Gefolgschaft sei Verrat, der Feind müsse gründlich vernichtet werden, man tue ja nur seine Pflicht. Wie konnte man danach weitermachen? Eine Seifenoper spült die Verdrängung weg. Alles beginnt mit einer harmlosen Hochzeit, mit Tanz und Torte. Karl und Inga heiraten in Berlin des Jahres 1935. Die Sonne scheint, die Familien feiern einträchtig. Doch am Ende ist die eine Hälfte der Gesellschaft tot, ermordet von einem Unrechtsregime, das die andere Hälfte unterstützte. Welche enorme transformative Kraft einzelne Erzählungen haben können, zeigt wie kaum eine andere die TV-Serie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß von 1978. Die in Deutschland und Österreich unter anderem im KZ Mauthausen gedrehte Serie mit 4 Folgen von etwa 2 Stunden Länge, inszeniert von Marvin J. Komski mit Meryl Streep als Inga Helms Weiß, war in den USA ein riesiger Erfolg. Die Ausstrahlung in der Bundesrepublik jedoch war hoch umstritten. Der amerikanische Fernsehsender NBC hatte Holocaust produziert, um an den Erfolg der ABC-Sklaverei-Serie Roots von 1977 anzuknüpfen, was auch gelang. Die Entscheidung der ARD-Programmdirektoren fiel dennoch nur knapp zugunsten der Serie aus. Man beschloss, sie im Januar 1979 auszustrahlen, begleitet von Telefonaktionen und nachfolgenden Diskussionsrunden mit Historikerinnen und Zeitzeugen. Weil der Bayerische Rundfunk auszusteigen drohte, sendete man zeitgleich ab 21 Uhr in allen dritten Programmen. Franz Josef Strauß, der damalige CSU-Ministerpräsident Bayerns, forderte, man müsse die Vertreibung der Deutschen ebenso zeigen. Der Historiker Wolfgang Benz erinnert sich, dass die Verantwortlichen in den Sendern zitterten wie Espenlaub, aus Angst, die Ausstrahlung könnte zu einem Aufstand der Rechtsextremen führen. Und tatsächlich gab es 2 Anschläge von Rechtsextremen auf Sendemasten. Doch die Serie erreichte ungeahnte Einschaltquoten, die sich von Folge zu Folge auf 41% steigerten. Im Anschluss an jede Folge lief bis 0.30 Uhr eine Diskussion mit Wissenschaftlerinnen, Zeitzeugen und Holocaust-Überlebenden, die Zuschauerfragen beantworteten.